Herzlich willkommen, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir würden uns ganz kurz vorstellen und dann nochmal was auch dazu sagen, wie wir darauf gekommen sind und wie wir uns das heute vorstellen. Genau, ich bin Janis, ich bin eigentlich Philosoph und deshalb so ein bisschen fachfremd, aber es sind ja mehrere Menschen hier, ist ja auch voll okay. Und neben mir sitzt Raphael. Ich bin nicht ganz so fachfremd, also ich studiere Psychologie hier noch im letzten Semester. Und vielleicht so kurz was zu unseren Hintergründen so, ne? Also bin seit mehreren Jahren so irgendwie so in der politischen Jugendbildung, so im Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung, also bei zwei Trägern, die dadurch finanziert werden, und bei dem einen sind wir da sehr nah dran an dem Jugendverband, auch der Linkspartei, und der andere ist die Landesstiftung der Rosa-Luxemburg hier in Berlin, genau. Vielleicht so zum Hintergrund dieser Veranstaltung. Ich bin auch in diesem Bildungswerk aktiv. Wir sind machen zusammen politische Jugendbildung und haben Anfang diesen Jahres eine kleine Akademie gemacht, wo wir so in die linken Grundpfeiler einführen wollten. Ohne Triple Oppression zu meinen, haben wir aber im Prinzip das gemacht. Wir haben eine Schiene gehabt zu Race, zu Class und zu Gender. Und in der Auswertung dieser Akademie ist uns aufgefallen, dass in all diesen drei Schienen uns junge Menschen entgegenstanden oder gegenüberstanden, die sehr darauf bedacht waren, politisch korrekt zu sprechen und individuelle Handlungsmöglichkeiten auszutesten, beziehungsweise auch auf denen bestanden haben. Und das war für uns so ein bisschen so ein Wachrüttler, wo uns das halt ständig auch so in unserem politischen Umfeld begegnet ist, war das zum ersten Mal so eine Generation, in unserem Gefühl jedenfalls, von Menschen, die jetzt so 3-4 Jahre jünger sind als ich, also so um die 20, für die das total zentral war, für die das auch total identitär war, über diese, wie wir es dann genannt haben, so Selbstpraktiken eine Transformation zu versuchen. Und die da auch nicht haben dran rütteln lassen. Und das war so ein bisschen dann die Motivation, hier heute diese Veranstaltung zu machen, um diese Beobachtungen, die wir da gemacht haben, so ein bisschen zu systematisieren und mit anderen zu teilen, darüber diskutieren zu können. Ich wieder? Okay. Genau, also es geht prinzipiell um so bestimmte, also wie wir sie überschrieben haben, Selbstpraktiken. Ihr habt ja auch dieses so Thesenpapier vor euch, da ist es im Problemaufriss auch nochmal kurz drin, also so Beispiele, Fairtrade, gendergerechte Sprache. Ich will noch sagen, die Veranstaltung wird, genau, hatten wir ganz vergessen, aufgezeichnet. Es sieht jetzt technisch so aus, als würden nur wir dabei aufgezeichnet werden. Also nur weil hier dieses Gerät steht, keine Sorge um die eigene Privatsphäre oder so machen, würde ich sagen. Ja, genau. Und was wir den Thesen vorwegstellen wollten, was uns ein bisschen wichtig war, war so eine Art Prolog oder so eine Einleitung. Nämlich, was wir eigentlich so vorhaben, sind die Präsentierung von verschiedenen Beobachtungen, die wir so als einerseits Thema in der politischen Bildung gemacht haben, andererseits auch als Aktivisten, die in anderen politischen Zusammenhängen aktiv sind und irgendwo auch als Akademiker, so wie wir uns so durch die Uni-Gefilde erschlagen, eben auch in Reflexion dieser Akademie. Wir versuchen das so ein bisschen oder haben das versucht so ein bisschen zu systematisieren und auch geguckt, was so soll die Beobachtungen, die wir da gemacht haben, gemeinsam haben. Und da kamen wir so auf die Idee, dass das eine Resignation von vor verhärteten Verhältnissen darstellen kann, bei einer gleichzeitigen Inwendung eines Grolls, der eigentlich erstmal gegen die Verhältnisse gerichtet ist, aber dann sich vor allem an sich selbst in Form dieser Selbstpraktiken stellt. Also Imperative an das Individuum, sowas wie du sollst oder du musst Fairtrade und Bio kaufen, du sollst auch gendergerecht sprechen, oder wenn man das jetzt so auf eine Ich-Wendung macht, so ich soll vegan leben oder meine Position stets reflektieren. Und diese Imperative als selbst auferlegte, die haben wir versucht so ein bisschen nochmal so Revue passieren zu lassen, auf den Prüfstand zu stellen, und die möchten wir auch problematisieren. Und da ist uns ganz wichtig zu sagen, was wir nicht problematisieren wollen, ist ein gewisses Ziel, was auch dahinter steht. Also das von einer, wie man es jetzt auch bezeichnen möge, anderen, besseren, gerechteren Welt, sondern vor allem diese Praxis und damit die Methode, den Weg oder den Versuch, dorthin zu gelangen. Also worauf wir Wert legen wollen, ist, dass unsere Kritik als solidarisch verstanden wird, auch wenn die polemisch und zugespitzt vielleicht vorgetragen wird in Form dieser Thesen. Also so unsere Kritik als Selbstaufklärung oder so auch von uns aus zu begreifen, das war so die Idee dahinter. Uns ist ganz klar und auch hier nochmal festzustellen, dass diese Praxen durchaus positive Effekte haben und die gilt es auch anzuerkennen. Was wir aber sehen ist, dass dem möglicherweise auf einer anderen Ebene ein Missverständnis aufliegt, dass nämlich diese positiven Effekte, also im Beispiel jetzt ein höherer Lohn für peruanische Kaffeebauern, nicht mit dem Ziel dieses Engagements zu verwechseln ist, nämlich einer befreiten Gesellschaft. Und dass das so auch die Hauptaussage irgendwie von, was uns jetzt so die nächsten Minuten, halbe Stunde, Stunde oder so begleitet, also dass diese Individualisierung politischer Verantwortung eine Psychologisierung von Herrschaft darstellen kann. Ansonsten, das hat alles keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder irgendwie das letzte Wort zu dem Thema, sondern ist von uns als so ein Versuch einer Reflexion über diese Praxen angedacht. Genau. Wenn ihr jetzt hier unter dem Problemaufriss die verschiedenen Praxen parallelisiert findet, nämlich, um sie dann mal auszusprechen, Fairtrade, gendergerechte Sprache, politischer Veganismus und Critical Whiteness, dann ist uns vollkommen klar, dass erstmal diese ganzen Praxen natürlich nicht hinter sich einen homolithischen Block vereinen, die sich alle total grün darin sind, wie das richtig zu machen wäre. Insofern gibt es immer Raum für Ausnahmen. Und was vielleicht aber wichtiger ist, ist, dass auch unsere Thesen für die verschiedenen Praktiken unterschiedlich stark sind oder unterschiedlich stark gelten. Für manche Fälle, in der Regel wird es natürlich, aber in der Regel ist es, glaube ich, Fairtrade, was am schlechtesten bei uns wegkommt, aber da sind die Thesen stärker, da finden wir die Angriffspunkte klarer. Für andere Praxen ist es vielleicht nicht so klar, beziehungsweise gibt es ja auch selber so aus der Szene, sage ich mal, aus den Szenen, so kritische Reflexionen, die auch schon Schwachstellen benennen. Das soll hier nicht hinten runterfallen, aber ist erstmal nicht Gegenstand von unseren Überlegungen. Uns ist es klar, so vielleicht so. Genau, wie stellen wir uns das vor? Wir haben 10 Thesen zusammengetragen, die wir in 2 Blöcke geteilt haben. Der erste beschäftigt sich schon am Ende mit der Frage, wer ist das Subjekt der Transformation? Gibt es ein Subjekt der Transformation und wie soll diese Transformation aussehen? Und der zweite Teil ist dann eher so der epistemologische Block, der erkenntnistheoretische Block. Gibt es eine privilegierte Erkenntnisposition? Ist die Frage, die so den zweiten Teil umreißt. Wir haben uns das so vorgestellt. Wir haben leider keine mehr. Ihr müsstet irgendwie, vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass ihr teilt oder so. Also es gibt auf jeden Fall 40. Wenn, dann dürften nur so 3 Leute oder so bisher ohne eins sein. Und dann vielleicht haut es mit dem Teil hin. Genau, wir würden die Thesen jeweils kurz vorstellen. Und nach der Vorstellung, wir machen das in so einem Ping-Pong-Ding, deshalb ist immer auch klar, wann die These zu Ende vorgestellt wurde. Und danach immer so einen kurzen Slot einräumen dafür, dass ihr Nachfragen stellt und würden euch aber bitten, so selber darauf zu achten, dass es tatsächlich inhaltliche und Verständnisnachfragen sind, weil wir danach auf jeden Fall den Raum geben wollen, das zu diskutieren, aber erstmal das für wichtig halten vielleicht, dass so der Gedanke nachvollzogen wird. Und genau, deshalb so ein bisschen achtet auf euch selber und fragt euch selber, ab wann ist es vielleicht schon ein Diskussionsbeitrag, bis wohin ist es noch eine Frage. So, da, das wäre unsere Bitte. Genau. Und so fangen wir dann auch an mit der ersten These. Ich glaube, für Fairtrade ist es relativ offensichtlich. Das Subjekt von Fairtrade ist ein Konsument oder eine Konsumentin. Das ist auch das einzige oder der einzige mögliche Adressat, die einzige mögliche Adressatin, die Fairtrade vor sich haben kann. Das ist jetzt meine Einschränkung. Und damit ist auch klar, worum es geht. Oder auch die Grenze ist damit relativ klar aufgezeigt. Niemals verlässt die Subjektivität, die da angerufen wird, um die Transformation zu bestellen, die Warenwirtschaft. Insofern ist da halt die Begrenztheit auch klar, ne? Über den Kapitalismus, aus dem Kapitalismus hinausweisen zu wollen, akzeptiert, so wäre jetzt halt unsere These, schon die Begrenztheit. Und Ähnliches gilt für Critical Whiteness. Und für die anderen Praktiken wäre das auch noch zu diskutieren. Politischer Veganismus, würde ich sagen, befindet sich auch auf der Ebene des bewussten Konsums und ist deshalb auch eher unter den Konsumenten zu verorten. Wenn ich mich dagegen entscheide, Fleisch zu kaufen, steige ich nicht aus der Warenwirtschaft aus. Es hat noch die andere Dimension, darüber kann man später vielleicht noch diskutieren, von so einem Tier-Mensch-Verhältnis. Aber erstmal ist der Handlungsspielraum, ist mein Handlungsfeld der Konsum. Und mich darauf beschränken zu lassen, ist, glaube ich, es affirmiert die Ohnmacht, die man eigentlich hat. So. Und für Critical Whiteness gilt es in ähnlicher Form, die Personen oder Menschen, die da in den Blick genommen werden, werden als Schwarze oder Weiße in den Blick genommen. Und sie treten auch als Schwarze oder Weiße Personen in den politischen Kampf ein. Insofern die erste These, dass das Objekt der Herrschaft zum Subjekt der Transformation erklärt wird in diesen Praktiken. Und wenn man das vergisst, wenn man diese herrschaftliche Bedingtheit der handelnden Subjektivität vergisst, dann vergisst man, dass das eigentlich Transformation ausschließt. Oder Transzendenz, wie wir es hier in den Thesen genannt haben. Ne? Also die Überschreitung der bisher gemachten Erfahrungen. Das heißt nicht, oder das soll eben nicht bedeuten, dass wir betroffenen Perspektiven ausblenden wollen. Und das heißt auch nicht, dass wir glauben, dass man dieser Subjektivität grundsätzlich entrinnen könnte. Um das dann wieder praktisch zu machen, ne, dass man sich außerhalb der Warenwirtschaft stellen könnte und von da aus irgendwie munter Kapitalismus bekämpfen. Tatsächlich sind wir tagtäglich darauf angewiesen, in den Supermarkt zu gehen und unser Essen zu kaufen. Die Frage ist nur, ob diese Subjektivität Ausgangspunkt sein kann für das Projekt der Emanzipation. Und allgemein glaube ich, oder glauben wir, haben in der Vorüberlegung das ausgeschlossen, dass es eben ein derartiges Subjekt und Objekt der Geschichte geben könnte. Und ein bisschen polemisch würde ich jetzt sagen, es ist in bestimmten Formen der Critical Whiteness zum Beispiel eigentlich die Sehnsucht nach einem Subjekt der Geschichte, wie sie im Proletariat lange Zeit der Arbeiterbewegung und dem orthodoxen Marxismus halt vor Augen war. Das ist so ein Nachklang sozusagen in der Critical Whiteness. Man sucht wieder zwanghaft nach einer Subjektivität, die man direkt ansprechen kann, um die Transformation zu bestellen. Wir halten das für einen Irrweg. Genau, das ist erstmal die erste These. Gibt es dazu Nachfragen? Ja. Habt ihr eine Idee, wie es anders laufen könnte? Wir waren auf diese Frage vorbereitet, weil ist tatsächlich die Frage, die sich aufdrängt. Ich glaube, aber wir haben keine einhellige Meinung. Wir haben so Vorschläge. Ist eher eine Diskussionsfrage. Wir verschieben es vielleicht auf nachher. Danke für dieses Mahnen an meine eigene Moderationsaufgabe. Nee, ist richtig. Aber die behalten wir auf dem Schirm. Sonst hätte ich noch eine Nachfrage. Bei dem Beispiel Fairtrade, das Subjekt, also der Konsument, der Fairtrade-Produkte bezieht, wollte ich nur nachfragen oder sonst klarstellen sozusagen, ob damit ausdrücklich der Kaffeeanbauerin damit nicht gemeint ist. Also, weil wenn du von der Konsumentenebene sprichst, das andere die Produzentenebene wäre. Oder sind beide Seiten gemeint? Ich würde jetzt sagen, es sind beide Seiten gemein. Also, weil klar ist ja auch, dass der Produzent nicht aus der Warenwirtschaft raus kann. Für den ist ja, also, das ist ja absurd. Ne? Produzenten produzieren für einen Markt, dass die da nicht rauskommen, ist klar. Wenn die nicht mehr für den Markt produzieren, sind es keine Produzenten mehr. Gibt es noch eine Nachfrage? Könntest du es vielleicht mal bei gendergerechter Sprache erklären, weil die These ist für mich bei den anderen einigermaßen verständlich, aber da nicht so. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin meinte, dass die für die unterschiedlichen Bereiche unterschiedlich stark sind. Bei der gendergerechten Sprache ist dieses Moment der Affirmation der Ohnmacht eher in der selbst auferlegten Handlungsbeschränkung, da kommen wir aber später zu, nämlich sich überhaupt auf die Sprache als zentrales Handlungsfeld einzulassen. Gut, dann Nummer 2 auf dem Blatt. Ich lese es kurz vor, falls auch hier irgendwie durch irgendwelche eine Verteilung jemand keins hat oder so. Diese Praktiken verlangen eine Handlungsfähigkeit, die wir nicht gegeben sehen. Um es kurz plastisch zu machen, eben dem Paradebeispiel von fairem Handel, Fair Trade, ist es ja, also es wäre ja zynisch zu verlangen von beispielsweise einem Hartz-IV-Empfänger oder so, eine Konsumentscheidung zu treffen, die viel stärker belasten würde, die vielleicht auch überhaupt gar nicht leistbar ist aufgrund finanzieller Ressourcen. Ähnliches für so biologische Landwirtschaft und deren Konsum. Dazu, also Arbeitslose und auch krass unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten generell gehören eben zu unserer Gesellschaft dazu und sind letztlich auch ein Produkt unserer Arbeitswelt. Und das freiwillige Mehrbezahlen bei bestimmten Produkten, also die Handlung an der Stelle, bleibt eben auf bestimmte soziale Milieus beschränkt. Und per Definition letztlich auch eine Marktnische. Also da irgendwie ist sozusagen die Handlungsfähigkeit beschränkt, für manche überhaupt nicht gegeben. Auf ein anderes Beispiel übertragen, bei Rassismus, also so reflektiert auch der Umgang mit den eigenen Vorurteilen ist und sozusagen auf einer individuellen Ebene Effekte hat, so würde es halt nichts an der europäischen Grenzpolitik per se ändern. Auch hier wieder die Handlungsfähigkeit oder sozusagen das Potenzial davon. Vielleicht ganz gut macht sich an der Stelle so eine Unterscheidung von Foucault, nämlich eine Unterscheidung in Machtverhältnisse und Herrschaftsverhältnisse. Also Machtverhältnisse sind was Interaktionales, was zwischen Individuen passiert. Also erstmal nur Verhältnisse, in denen ein Mensch einen anderen Menschen zu einer Handlung bewegen oder drängen kann. So, und im Kontrast dazu sind Herrschaftsverhältnisse, haben eine Form von verhärteter Macht, also Machtverhältnisse, die nicht nur auf individueller Ebene wirken, sondern die strukturellen Charakter haben. Beispielsweise eine diskriminierend eingerichtete Gesellschaft, da wo es irgendwie Gesetze zu Ehe unter gleichgeschlechtlichen Partnern gibt oder eine gerichtliche Prüfung bei der Heirat mit einem Nicht-EU-Ausländer oder so. So, das wäre so eine strukturelle Ebene. Und die These ist so ein bisschen, dass diese Selbstpraktiken zwar auf einer Machtebene funktionieren, nicht aber auf einer Herrschaftsebene oder diesen Sprung dorthin nicht schaffen. An einem anderen Beispiel, wir greifen was aus dem Feld der Prostitution. Also die Sexarbeiterin, also das ist ja, sag ich mal, konsensualer Geschlechtsverkehr oder so, ist ja, wird ja oft diskutiert und die Sexarbeiterin kann natürlich mit dem Sex einverstanden sein und den auch auf einer Machtebene, wäre dann der Begriff dazu, anerkennen. Ihr Einverständnis wird aber nichts an der ökonomischen Abhängigkeit ändern. Und das ist sozusagen die Herrschaftsebene. Genau, ich hoffe, das ist so klassisch gewonnen. Dann machen wir weiter. Die bewirkten Veränderungen ist unsere dritte These. Dieser Praktiken haben keine gesellschaftlich bedeutsamen Effekte. Oder mit Adorno gesprochen, um sich so die Autorität einer grauen Eminenz auszuleihen. Man klammert sich an Aktionen um der Unmöglichkeit der Aktion willen. Und hier wieder sei erinnert an unser eingangs formuliertes so diplomatisches Angebot, sage ich mal. Wir glauben schon, dass das Effekte hat. Und sind, also tun uns auch sehr schwer damit, so Effektivitätskriterien so hart anzulegen, beziehungsweise so hart über die Praxis von anderen Menschen zu urteilen. Vielleicht verträgt sich das auch nicht mit dem eigentlich hier zugrunde liegenden Anspruch, wäre jetzt die weitergehende Überlegung. Auch so eine, wenn man so will, so eine hierarchiefreies Nebeneinander von verschiedenen politischen Widerstandsformen zu akzeptieren. Aber zu dieser Frage der Effektivität, wir glauben halt, dass die Praxen an ihrem eigenen Anspruch scheitern. Es ist also eher so ein, wir verstehen es eher als so ein Hinweis, so ihr wollt mehr, als ihr damit machen könnt. Und worin das ganz gut, finde ich, sich widerspiegelt oder so aufzeigt, und jetzt komme ich auch dazu, was es mit der gendergerechten Sprache auf sich hat, ist, vielleicht habt ihr den mitgekriegt, es gab jetzt vor, ich glaube, müsste so knapp ein halbes Jahr her sein, vielleicht ein bisschen weniger, so ein Sprachleitfaden an der HU, der hat auch relativ hohe Wellen geschlagen, weil der bitterböse besprochen wurde in der Jungle World und so. Und der ist von der AG Feministisch Sprachhandeln. Und das ist jetzt meine polemische Zuspitzung. Ich fand es sehr knuffig, sag ich mal, dass die das Feministisch Sprachhandeln nennen, weil eigentlich ja offensichtlich ist, dass Sprechen eine Handlung ist. Aber man muss nochmal betonen, dass es halt so eine richtige Handlung ist, dass es auch mit Menschen zu tun hat und so, indem man so ein Wort neu schöpft und sagt, es ist Sprachhandeln. Und so ein bisschen zugespitzt würde ich sagen, gestehen sie da eigentlich ihre eigene Wirkungslosigkeit ein, indem sie sagen, okay, wir lassen es ein auf die Sprache, aber müssen dem noch so eine materialistische Absolution geben, indem wir schon betonen, dass es sich tatsächlich um Handlungen handelt. Und so ein bisschen kreisen deshalb diese ganzen Praxen für uns um diese unbewusste Kapitulation, um so ein Gefühl von Ohnmacht, was ich eben, ne, wie dieses Adorno-Zitat halt sagen soll, um der Unmöglichkeit der Aktion willen halt an Aktionen klammert. Und es, also das Bild, mit dem wir viel diskutiert haben, war eher so ein nervöses im Käfig umherlaufen, anstatt halt den Käfig zu verlassen in einer gemeinsamen, wirksamen Aktion. Genau. Ich habe nicht ganz verstanden, warum Sprache irgendwie eine unmögliche Handlungsform, also warum es keinen Effekt haben soll. Achso, das hat Volleffekte. Nur vielleicht. Dass es das falsche Medium ist, oder? Es ist auch. Ich will gar nicht sagen, dass es das falsche Medium ist. Ich will auch nicht sagen, dass es keine Effekte hat, sondern ich glaube tatsächlich, dass es. Also, dass sich auf die Sprache einzulassen. Für ein Projekt von Emanzipation tatsächlich eine Selbstbeschränkung darstellt. Weil ich nehme mir, also um das so ein bisschen provokativ zu machen, diese AG Feministisch Sprachhandeln hat sich unglaublich viel Zeit genommen, so einen 50-seitigen Reader aufzusetzen, wie korrekt gesprochen werden könnte. Und gleichzeitig war der, wie auch immer, verfasste Feminismus, der nicht so existiert, ne, aber waren die feministischen Gruppen und Bewegungen tatsächlich nicht in der Lage, in den letzten anderthalb Jahren diese #Aufschrei-Debatte vernünftig aufzugreifen. Und das finde ich erschreckend, dass Leute sich Zeit nehmen, unglaublich lange daran zu doktern, wie korrekt gesprochen werden soll, aber eine Bewegung von unten, die sich mit sexueller Gewalt auseinandersetzt, nicht ernst nehmen oder nicht in dem Sinne ernst nehmen, nicht in der Form ernst nehmen, wie es in meinen Augen hätte passieren müssen. Und das meine ich eher damit, dass es vielleicht wichtigere Baustellen gibt. Und das ist aber die Formulierung, mit der ich mich gleichzeitig ein bisschen schwer tue. Ich meine jetzt ungefähr drei Kritiken mit jeweils unterschiedlicher gradueller Abstufung, weil ich wahrzunehmen, mindestens drei begriffliche Kritiken bei euch wahrzunehmen, teilweise mit unterschiedlicher gradueller Abstufung. Das eine hat teils etwas auch schon genannt. Einerseits redet ihr von unbewusster Kapitulation, andererseits von Selbstbeschränkung. Drittens war es, habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen, das ist nicht unbedingt dasselbe. Unbewusste Kapitulation ist ja nicht unbedingt Selbstbeschränkung. Selbstbeschränkung gesteht ja schon zu, dass man etwas erreicht. Meine Frage wäre, ab welchem Punkt seht ihr etwas als hinreichend erreicht an? Muss jedes Mal das Gewaltmonopol in Frage gestellt werden? Darauf läuft es für die Wesentlichen hinaus? Oder muss es wirklich verlassen werden, dass niemand das Gewaltmonopol hat? Wie stellt man das her? Das ist eine wesentliche Frage dabei. Weil letztlich, wenn ihr von Herrschaft redet, redet man immer davon, wie greift man auf das staatliche Gewaltmonopol zu? Und jede Form von legislativer Gewalt tut das letztlich, wenn sie effektiv ausüben will. Und das bedeutet immer Polizei. Oder geht es darum, das zu verlassen? Wie macht man das? Also ich... Okay, ja, also vielleicht machen wir es so ganz kurz, um das nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen, weil der Frage, die Frage wird, ist ja so ein bisschen latent wahrscheinlich hier im Raum so, ne, wir sprechen diesen Praxen auf jeden Fall nicht ihre Legitimität ab, das war nie der Punkt. Und wir glauben auch, dass es sehr viel wert sein kann, auch so geschützte Räume zu haben, in denen man sich respektvoll miteinander unterhält. Und das könnte schon der erste auch sinnvolle Effekt sein von diesen Praktiken, dass Leute sich wieder als Teil von Gruppen begreifen können. Und wenn das alles ist, was ich vorhabe, dann wäre auch hier Schluss. Dann würde ich auch nicht weiterreden. Ich glaube nur, dass die Menschen tatsächlich mehr vorhaben und darum geht's. Und trotzdem kann es ein positiver Effekt sein und dem ist auch nicht anders beizukommen. Der ist wünschenswert, wenn Menschen sich bloß respektvoll miteinander unterhalten können. Das ist schon viel wert. So. Ansonsten würde ich tatsächlich den Vorschlag aufgreifen, das mitzunehmen. Also es ist so, also auch ich würde da gerne noch so ein, zwei, drei Gedanken sacken lassen, fast vielleicht. Und vielleicht passt es auch besser in eine Diskussion, wenn das okay ist. Wunderbar. Dann gab es noch eine, Entschuldigung, bevor ich... dann sind wir bei vier, oder? Ja. Herrschaftsverhältnisse wie zum Beispiel Rassismus sind nicht in der Interaktion von Individuen verortet, sondern haben strukturellen Charakter. Im Grunde vielleicht hinreichend schon in dieser Entscheidung von Macht und Herrschaft erklärt, aber mal so gegenübergestellt... so ein Satz von Margaret Thatcher, there is no such thing as society, also sowas wie Gesellschaft gibt es gar nicht, sondern es ist nur die Summe von Individuen, die sich irgendwie sozial zueinander in Verhältnis setzen. Und dem gegenübergestellt so ein Satz wie, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile oder Gesellschaft hat halt noch mehr als nur aufsummierte Individuen. Hat halt noch so einen Herrschaftsmoment, wie das dann zum Beispiel Marx auch umwandelt, wie das dann angreifbar wird oder so. Und Herrschaft kann sich durchaus natürlich auf individueller Ebene wiederfinden. Also so als Beispiel gegriffen mit der N-Wort-Beleidigung. Das rekurriert natürlich auf eine koloniale Geschichte und Wörter wie Weißbrot oder Kalkleiste können das nicht und haben deswegen auch gar nicht so diese Performance wie das N-Wort beispielsweise. Dass die sich die äußern sich zwar auf einer Machtebene, aber das Wesen von Herrschaft ist ja erstmal der Ausschluss von einer bestimmten Gruppe von gesellschaftlichen Ressourcen. Und das wird auch durchgesetzt und reproduziert gegen zum Beispiel den Willen dieser Gruppe. Und ein Wirken auf einer Machtebene, also wieder ein Beispiel bemüht, geschlechtergerechte Sprache, die ja in der sozialen Interaktion und auch da ihre Berechtigung hat, erstmal eine Partizipation schaffen soll, eine Atmosphäre, in der sich Menschen, die so in der Sprache, die erstmal nur eine heteronormative Matrix abbildet, nicht wiederfinden, dass die sich dann in so einer reformierten Sprache, sag ich mal, wiederfinden können. Aber das sollte möglicherweise nicht mit dem Wirken auf Herrschaft verwechselt werden, beispielsweise wenn es dann zu Themen kommt wie einer Frauenquote oder dass ja Gesetze bei Vergewaltigung zum Beispiel unproportional günstig für Männer ausgelegt werden können im Vergleich zu anderen Rechtsüberschreitungen. Mir fällt zu dem Punkt ein, dass ich das Gefühl habe, dass ihr bei gendergerechter Sprache hauptsächlich davon redet, dass sozusagen jeder seinen Raum hat, aber für mich ist es halt auch so ein kritisches Hinterfragen von der eigenen Rolle, die man ja auch mit einer Reproduktion teilhat. Und für mich ist sozusagen gendergerechte Sprache mehr, als wenn ich jetzt nur sage, ja okay, wenn ich jetzt nur Studenten sage, schließe ich welche aus, sondern auch das eigene Reflektieren, okay, in unserer Gesellschaft wird das Männliche als Norm genommen und ich reproduziere das die ganze Zeit. Und wie soll ich jetzt für eine Frauen-Sternchenquote werben, wenn ich die ganze Zeit von Studenten rede und ist es dann nicht sozusagen so eine Doppelmoral gleichzeitig? Und inwiefern zum Beispiel bei Frauenquote, inwiefern reproduzierst du da dann noch Diskriminierungs- und Herrschaftsverhältnisse, die da dispositiv sind, also die da gar nicht erwähnt werden? Weil du hast jetzt Frauen zum Beispiel ohne Sternchen gesagt. Inwiefern schließt du dann Menschen mit ein, die zum Beispiel sich selbst als Frau definieren und auch so wahrgenommen werden, die aber gesetzlich noch in ihrem Ausweis das männliche Geschlecht haben? Und inwiefern lässt du dann andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt Kategorialgeneralismus, total außen vor, wo es darum geht, was ist mit Menschen, die sich zum Beispiel überhaupt gar keinem Geschlecht zugehörig fühlen und sich außerhalb von der Norm definieren? Und ich finde, also ich finde, da wird gerade gendergerechte Sprache ein wenig reduziert. Das wollte ich nur mal anmerken. Okay. Genau, also vielen Dank für die Anmerkung. Ich glaube, der springende Punkt ist, das war dann, also das hast du ja auch gesagt, die Reproduktion von Normen und wie die sozusagen bestellt wird in unserer Gesellschaft und wo sozusagen anzusetzen ist, um das zu beenden oder so. Ne? Das ist ja so die Krux dahinter. Und also das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Wucht. Und also das würde ich dann sozusagen auch noch für nach hinten mit rausnehmen. Sozusagen ob, also das war ja bei deiner Frage vorhin, du guckst jetzt so, auch irgendwie angeklungen, ne? Also das Sprache irgendwie der Raum ist sozusagen, oder Sprachpolitik, Sprachkämpfe oder so, das ist ja, da tun sich ja noch irgendwie ganz, ganz größere Fragen auf da dran. Deswegen würde ich das sozusagen so summiert. Ne? Cool, aber danke für den Hinweis. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, mit dem Vorwurf des Neoliberalismus, der ja schon so ein bisschen versteckt sich gefunden hat in der These davor, mit dem Verweis auf Thatcher und ihrer absurden Vorstellung davon, was Gesellschaft wäre, nämlich dass es sie eigentlich gar nicht gibt. Im Zuge dessen, was ich jetzt so mal vielleicht, um das so plakativ zu machen, als eben das theoretische Defizit dieser Praxen da kenntlich machen würde, passiert in der Praxis dann was abgefahren ist, nämlich dass die Verantwortung individualisiert wird, darüber, dass eben das ja alles Sachen sind, die man selber machen muss, die muss man halt selber mit, also vor allem auch mit sich selber ausmachen. Es geht viel um Selbstreflexion, um Reflexion der Privilegien, aber auch um Verhaltensveränderungen. Und das Projekt der Emanzipation wird damit zu so einer Charakterbildung und einer Form von Selbstschule. Und wir glauben, es ist unfassbar problematisch, die Verantwortung für das Gesamte dem Individuum zu übertragen, denn es stellt eine Psychologisierung von Herrschaftsverhältnissen dar. Und Markert, der ja hier auch schon an verschiedenen Stellen gesprochen hat, sagt dann, und die Einschätzung teilen wir, dass die Pathologie oder der Pathologie des Normalen weder individuell zu entkommen ist, noch ihr individuell beizukommen. Und tatsächlich hat es weitergehende problematische Konsequenzen, diese Form der Psychologisierung von Herrschaft zu betreiben, weil es zum einen, glaube ich, grundlegend einen Abschied vom Projekt der Emanzipation als gesellschaftliches und kollektiv zu bestellendes Projekt ist, aber zum anderen so politische Subjekte heute hier unter einen unfassbaren Druck stellt, ne? Wenn es halt eine Charakterfrage ist, ob ich bereit bin für die Befreiung und auch vor allen Dingen bereit bin, dafür meinen eigenen Beitrag zu leisten, dann wird unter Umständen auch ein Scheitern am Ende an mir festgemacht oder von mir selber an mir festgemacht und als eigener Makel begriffen. Und das ist es ja nicht. Also ich glaube nicht, dass, oder vielleicht, um das nochmal dann so plastisch zu machen, ne? So die antirassistischen Kämpfe scheitern nicht an dem mangelnden Willen, seine weißen Privilegien zu reflektieren in der Antirass-Szene, wäre jetzt meine Interpretation. Genau. Aber ist der Punkt mit der Psychologisierung, was das Problem ist, so gucken alle noch so ein bisschen, boah. Ich stelle immer Frage, was ihr mit Psychologisierung meint. Also das ist quasi die Verantwortung von der Gesellschaftsstruktur an sich auf das Individuum übertragen wird. Das ist das, was ihr meint? Genau, und dass es als psychologische Eigenschaft begriffen wird. Nicht als, also das reiht sich ein in dieses theoretische Missverständnis, dass es halt eine individuelle Einstellung wäre, rassistisch zu sein. Und das gibt es, das will ich wieder nicht bestreiten. Es gibt natürlich Leute, die sind rassistisch, aber dass unsere Gesellschaft rassistisch ist, liegt nicht daran, dass wir eine Summe rassistischer Individuen sind, sondern daran, dass wir strukturelle Herrschaftsverhältnisse oder strukturelle Verhältnisse geschaffen haben, die rassistisch sind, sei es in Grenzregimen und so weiter. Und die Psychologisierung ist dann das Missverständnis, dass man über eine Reflexion der Privilegien dem entkommen könnte. Weil es nur in der theoretischen mangelhaften Erklärung ist es halt eine Einstellungsfrage oder eine Charakterfrage, ob ich rassistisch bin oder nicht. Wir kommen auch langsam zu dem Zündstoff, glaube ich, es gab jetzt noch mehr Meldungen. Zwei hatte ich so gesehen. Warst du zuerst? Ja, also für mich ist auch nicht ganz klar, weil wenn wir uns gesellschaftlich denken, dass irgendwie von Gesellschaft auch beeinflusst sind. Also jeder Einzelne ist ja auch beeinflusst. Und wir sind ja auch ein Produkt von Gesellschaft in gewisser Weise. Und aber gleichzeitig bestimmen wir die Gesellschaft, wir wollen die Gesellschaft verändern. Und machen das ja auch oder reproduzieren und können das verändernde Denken. Dann müssen wir doch auch in unserer Praxis uns als Individuum irgendwie beobachten und müssen das auch reflektieren. Und ich weiß nicht, warum man das nicht machen sollte. Oder warum das nicht emanzipatorisch ist. Kann nicht alles sein. Und ich würde dem viel zustimmen, aber man muss das trotzdem machen. Ich würde es eine Praxis sein. Das ist nicht die Praxis, die uns als Emanzipation am Ende bringt, aber sie gehört mit dazu, sich die Vermitteltheit so begreifbar zu machen, oder? Ja, ich hätte das jetzt auch gar nicht. Also ich nehme unsere Position gar nicht als Widerspruch dafür wahr, sondern wie du schon gesagt hast, also das muss es natürlich geben und wie du auch gesagt hast, das ist halt nicht alles. Und unsere These ist ja eher, dass, also das hat durchaus Effekte, nur eine Beschränkung darauf wird halt, also ist sozusagen nicht eine emanzipatorische oder eine revolutionäre Praxis. Und es ist trotzdem wichtig und anzuerkennen. Und wo wir dann vielleicht gleich noch hinkommen wollen, ist, wo vielleicht auch die Reflexion oder diese sehr intensive Auseinandersetzung damit, so wie sie heute passiert, wieder zu anderen Ausschlüssen kommen kann oder so. In der Stoßrichtung. Aber ich hätte das auch gar nicht als Widerspruch so angesehen. Es gibt noch mehr. Ich wollte einfach mal die These zum Schluss diskutieren, weil ich glaube, das ist eigentlich das. Ja, wir sind eigentlich schon. Ja. Okay, dann folgen wir dem Wunsch trotzdem es gab trotzdem zwei Meldungen, ob die sozusagen das. Wollt ihr noch was fragen, sagen oder wollt ihr das zurückziehen und entsprechend dem. Also ich wollte den gleichen Wunsch äußern. Okay. Ah, das passt ja. Dann kommen wir zu sechstens. Ja. Wenn individuelle Handlungen als zentrales Feld politischen Widerstands anerkannt werden, ist dies der Tod politischer Organisierung. Hier so ganz polemisch dargestellt. Im Grunde das, was jetzt gerade an dem Punkt auch gesagt wurde. Also eine Selbstreflexion oder eine Auseinandersetzung mit wie Herrschaft im individuellen Alltag reproduziert wird, kann halt nicht alles sein. Und das ist unsere Meinung gewesen, das birgt aber auch eine gewisse Gefahr. Und die ist nämlich, findet sich darin, dass wenn ich meine individuellen Handlungen zu meinem also als zentrales Feld politischen Widerstands und letztlich als eine emanzipatorische Praxis begreife, dann kann es auch eine Abkehr von einer breiteren Organisierung nahelegen. Ich versuche es weiter ein bisschen auszuführen, wenn die Verantwortung für das Gesamte im Individuum gesehen wird und also Herrschaft psychologisiert wird, wie wir hier gerade hatten, also Emanzipation zu einer Frage moralischer Integrität, wird dann und jeder sozusagen für sich entscheiden muss, dann ist ja letztlich auch eine politische Organisierung irgendwie überflüssig. Also Beispiel Fairtrade, es braucht halt keine Fabrikbesetzung mehr, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich gerechtere Löhne ja auch an der Ladenkasse erkämpfen oder erkaufen kann oder dass ein gerechter Lohn da an der Ladenkasse entschieden wird. Und so Selbstpraktiken als ethische Anforderungen ans Individuum, dass sie zu einer Gewissensfrage werden, darin liegt unserer Ansicht nach auch die Gefahr, dass das Erfüllen dieser ethischen und moralischen Anforderung letztlich auch einfach Balsam für die Seele politischer Ohnmächtigkeit sein können und Organisierung leben können. All diesen Praxen ist gemein und deshalb verhandeln wir sie hier auch gemeinsam, dass sie in der Regel mit dem Imperativ fang mal bei dir selber an oder so in ähnlichen Formulierungen halt am Ende, aber genau, dass sie mit diesem Imperativ beginnen. Und wir glauben, dass es halt unter anderem die Ursache hat, dass man politischen Subjekten oder politisch widerständigen Subjekten so eine Authentizität abverlangt, dass sie eben in ihren täglichen Praxen bekennen, dass sie es ernst meinen mit der Veränderung der Gesellschaft. Wir halten es aber für diese Forderung der Authentizität für irrsinnig, also für zum Teil halt unmöglich, weil es gibt kein Außerhalb, ne? Weil das Projekt der Befreiung ein Projekt der Gegenwart ist, liegt halt der Standpunkt der Befreiung, von dem authentisch halt überhaupt nur befreit geredet werden könnte in der Zukunft. Den gibt es also nicht, deshalb gibt es gibt keinen authentisch widerständigen Punkt in dieser Gesellschaft, weil wir alle derart verwickelt sind. Das vielleicht die Unmöglichkeit und zum anderen halte ich das auch oder halten wir das auch für fragwürdig, ob das ein sinnvolles Kriterium ist, Authentizität, und ob nicht damit eine Graduierung von Kritik eingeführt wird, die eher so eine subkulturelle Abgrenzung ermöglicht, als Kritik ernst zu nehmen. Anders gesprochen ist Kritik auch vollkommen legitim, wenn sie nicht authentisch mit dem Leben bekundet wird, in allen Formen und allen Konsequenzen. Genau. Ich habe vor den Nachfragen eine kurze Anmerkung. Also ich glaube, dass die Jalousien wurden ja runtergelassen in der Motivation, dass die Sonne nicht so knallt. Ich habe das Gefühl, das hat sich, also es ist viel, wird viel wärmer dadurch, dass der Zug fehlt. Also wie ich, ja, wollen wir so halb halb so, nichts halbes, nichts Ganzes machen vielleicht? Cool. Ja, so das ist einmal so die Tür, denn die Physik wird schon ihres tun. Jetzt war es wieder zu viel. Genau, aber ich habe das jetzt so hier so abgebrochen. Gibt es denn Nachfragen noch zu dem Punkt? Dann folgen wir weiter dem Wunsch, die Thesen abzuarbeiten. Wir kommen zum zweiten Block. Der erste war ja gekennzeichnet durch die Frage, wer die Verantwortung für gesellschaftliche Veränderungen, wer die Verantwortung für Transformationen trägt und wer sie auch wie leben muss oder vielleicht nicht muss. Der zweite ist Betroffenheit und Erkenntnis. Und um das so ein bisschen auszuformulieren, direkt in die nächste These, das Insistieren auf einer privilegierten Erkenntnisposition ist eine für eine kritische Theorie unzulässige Subjektivierung von Wahrheit. Hier, also als Beispiel würde ich mal greifen aus der Critical Rightness oder auch was feministische Positionen dann ähnlich haben, ist ja eine Betonung auf Betroffenheit und Erfahrung von Unterdrückung. Und diese Betroffenheit Der wird ja aber auch eine privilegierte Erkenntnisposition zugestanden. Also in der Form wie, dass nur Schwarze eine politische oder eine wahre politische Analyse von Rassismus liefern können. Das hat in einem gewissen Einschlag und einem Brechen von irgendwie beispielsweise einem weißen akademischen Duktus auch seine Berechtigung. Trotzdem wollen wir formulieren, dass Wahrheit erstmal nicht einem Subjekt zufällt und dass das auch ein gewisses Gefahrenmoment hat, nämlich weil Betroffenheit noch nicht per se politische Weitsicht bedeuten muss, in dem Sinne, dass es keine Verbindung von Identität und Bewusstsein gibt. Also die Erfahrung von Rassismus ist sehr relevant, aber auch die negative Erfahrung mit Rassismus muss noch nicht in Kritik münden. Also was ich sagen möchte, ist, dass ich aus gesellschaftlicher Stellung nicht zwangsweise eine Position ableiten muss, obwohl diese Position relevant und wichtig ist. So beispielsweise, um im akademischen Diskurs, der sehr weiß geprägt ist, anderen Positionen Position und Raum zu geben und dadurch seine Berechtigung hat. Und so ein bisschen, das ist eher so eine Beobachtung jetzt aus der eigenen politischen Praxis und der Szene, in der man sich eventuell auch irgendwie bewegt, ist nämlich, was uns aufgefallen ist, dass man die politische Einschätzung oder die Analyse von Betroffenen, sei es bei Rassismus oder Sexismus, oft nur dann ernst nimmt, wenn sie mit der eigenen politischen Weltsicht einhergeht. Also, dass man, um es plastisch zu machen, zum Beispiel beim Thema Gender oder so, nicht alle befragt, die sich ausgeschlossen fühlen, oder beim Thema Rassismus nicht alle befragt, die sich nicht alle POCs beispielsweise befragt, sondern nur die im eigenen Umfeld und dann letztlich auch Aussagen gewertet werden, irgendwie, ob sie sozusagen in die eigene Sicht integrierbar sind oder nicht. Also jetzt ganz konkret, ich weiß nicht, wer so ein bisschen sich im Hip-Hop auskennt oder so, aber Harris MC, also wir reden da so von Rap, der hat so einen Track, der heißt Nur ein Augenblick, und darin verarbeitet der die negative Erfahrung mit Rassismus und bezeichnet sie als nur einen Augenblick und macht sich aber trotzdem total stark irgendwie für die Abschiebung krimineller Ausländer. Und das macht er aber halt auch aus einer betroffenen Perspektive. Und auch die wird ja irgendwo auch zu Recht, würde ich sagen, als verstrahlt, so sag ich mal, dargestellt. Aber wenn man, und das ist dann so ein bisschen der Knackpunkt, wenn man aus Betroffenheit eine per se privilegierte Erkenntnisposition ableitet, dann stößt es da an seine Grenzen. Ebenso wie wenn Eva Herrmann über Mutterschaft oder die Stellung der Frau spricht. Das war Nummer 8. 2 to go. Genau, dann machen wir mit den... Achso. Ja. Da gehst du nach. Ja. Das ist nur eher so eine Frage zu eurem Grundannahmen. Also würdet ihr generell, wenn ich von Wahrheit spreche, davon ausgehen, dass man Wahrheit auch objektiv erkennen kann, wenn ihr dann von einer unzulässigen Utopie sprecht? Das ist eine interessante Frage. Unser Philosoph. Ja, das ist die Frage der Wahrheit. In der Frage bin ich radikal postmodern. Ich glaube, das ist halt eine Machtfrage. Um es kurz zu machen. Okay, die 9. können wir ganz schnell fix machen. Der Verweis auf Betroffenheit und Positionalität kann vermeintlich Unbetroffenen einen Rückzug ermöglichen. Tatsächlich habe ich das selber, oder haben wir es in unserer Organisation erlebt. Es ging um Awareness-Strukturen. Ungefähr ist das ein Begriff, glaube ich. Ob ich? Nee? So Strukturen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, Grenzüberschreitungen. Mit Grenzüberschreitungen kollektiv umzugehen und Menschen damit nicht allein zu lassen. Zum Beispiel sexuell übergriffiges Verhalten dafür ansprechbar zu sein. und unter Umständen auch Konsequenzen daraus zu ziehen. In der Regel sind die zumindest, sind so Awareness-Strukturen auf so größeren Events zumindest damit zum Beispiel mit dem Recht oder mit dem Mandat ausgestattet, auch Menschen des Raumes zu verweisen. Und die Debatte, ob es solch eine Struktur in unserem Jugendverband geben soll, wurde von Frauen geführt und es wurde auch von Frauen eingebracht und die Männer haben sich zurückgelehnt und das Maul gehalten, was also ist ja auch mal ganz angenehm, wenn Männer die Fresse halten, aber ich habe es eher so gelesen, dass es so ein Durchwinken war, weil aufgrund dieses betroffenen Vorrechts, sage ich mal, Männer sich das an der Stelle auch einfach rausnehmen konnten, nicht zu sagen, weil es die politische, weil es so politisch korrekte Vorgehensweisen, vermeintlich zumindest, nahelegen, dass man sich an der Stelle nicht äußert. Was aber so im Endeffekt dann der Fall war, und so würde ich es halt problematisieren wollen, ist, dass Menschen, die halt nichts damit zu tun haben, sich auch einfach zurückgelehnt haben. So, sie haben sich auch bereitwillig zurückgelehnt und nicht an der Debatte teilgenommen, weil sie einfach nicht letztlich zum Beispiel diejenigen sind, die zumindest zu der hauptbetroffenen Gruppe von sexueller Gewalt gehören. Deshalb mussten sie sich oder waren sie an der Stelle halt auch bereit, sich da um die Frage, wie man damit umgeht, tatsächlich eigentlich zu drücken. Und ähnlich könnte es halt auch mit anderen Phänomenen passieren. Irgendwie vielleicht ein bisschen anders gelagertes Beispiel, wo das dann auch tatsächlich problematisch wird, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen meine Metropolenarroganz, aber so eine klassische brandenburgische Antifa-Gruppe, die hat unter Umständen kein POC oder keine authentische Betroffenenposition und nichtsdestotrotz sollen die halt antifaschistisch oder auch antirassistisch aktiv sein können, gerade in Gegenden wie in manchen Landstrichen in Brandenburg tut das auf jeden Fall Not. Und denen jetzt nahezulegen, sich eine Betroffenenperspektive einzuladen, um ihrer politischen Aktivität Legitimität zu verleihen, ist eine seltsam absurde Praxis, finde ich. Andersrum denen nahezulegen, es einfach sein zu lassen, weil sie nicht eine authentische Betroffenenperspektive mit ins Boot holen können, ist genauso ungehbar. Gut, dann zur letzten und dann würden wir auch langsam so diesen Monolog oder doppelten Monolog aufbrechen wollen. Mit der Motivation, Ausschlussmechanismen abzubauen, werden neue geschaffen. Das mal so ein bisschen zu unterfüttern, also es gibt ein berechtigtes Bedürfnis, beispielsweise in linken Räumen Ausschlüsse zu schaffen oder ein Distinktionsbedürfnis, letztlich Freiräume zu schaffen, also ein linkes Café, nennen wir es XY oder so, also beliebig. Vielleicht seid ihr darauf, oder also ja, darauf stößt man, glaube ich, auf jeden Fall. So Zettel wie hier sind rassistische, sexistische, transphobe etc. Äußerungen nicht erwünscht und wer das macht, fliegt. Manchmal auch so personalisiert, also Rassisten, Sexisten etc. sind nicht erwünscht, ohne näher auszuführen, was so einen Menschen kennzeichnet. Und da würde ich gerne ein Beispiel so aus der eigenen politischen Bildung bemühen. Das war so ein Seminar zur Einführung von Rassismustheorien und da war zwei verschiedene Teilnehmer, die sich da opponierend gegenüberstanden, sag ich mal. Ein Mensch, der sehr viel Wert auf nicht ausschließende Sprache legte und ein 13-jähriger interessierter Aktivist, der das N-Wort benutzt hat und sofort angegriffen und stigmatisiert wurde. Und was, also das kann man sozusagen unterschiedlich einordnen, aber für mich war an der Stelle, kam sozusagen die Frage auf oder so die These, dass so eine Sprachpraxis, wenn sie sehr strikt durchgeführt wird, auch politische Neuzugänge verprellen kann. Also sowas wie einen Welpenschutz oder eine Narrenfreiheit oder so bei erstmal politischem Interesse und Nichtvertrautheit irgendwie mit den kulturellen Kodizes hatte da sozusagen keinen Raum. Und um das ein bisschen weiter auszuführen, so das Konzept von Aware sein, also sich der bestimmten eigenen Involviertheit in Herrschaftsverhältnisse auch bewusst zu sein, da so bestimmte Praxen auszuüben und aware zu sein, wird manchmal so, habe ich den Eindruck, in Diskussionen als Kontinuum gedacht, auf dem man dann einen Aktivisten oder eine Aktivistin irgendwie einordnen kann. Und Awareness, meine Beobachtung, wird manchmal als Gradmesser für politische Fortschrittlichkeit und Authentizität gedacht. Und das in so einem Satz irgendwie, der uns da mal so begegnet ist, nämlich sowas wie, vielleicht trefft ihr auf Kommilitonen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Beispiel, wenn es irgendwie so um nicht ausschließende Sprache geht und dem natürlich so eine möglicherweise zweifelhaftes Bild von wer ist wie fortschrittlich oder so zugrunde liegt. Ich möchte dazu noch ein paar Worte verlieren auf jeden Fall. Also dieser begründete Wunsch nach Freiraum schafft Distanzen zur Mainstream-Gesellschaft und es erzeugt einen linken Habitus, der mangelnde Andockfähigkeit so aus der eigenen politischen Praxis irgendwie erfahren, nach sich zieht. Also wenn man der ständigen Überprüfung der eigenen Überzeugung gegenübersteht und die im privaten Leben auch immer versucht umzusetzen, dann kann das halt auch zu einem Lifestyle werden und der schafft dann diese Distanz. Und das ist auch so ein bisschen eine offene Frage, wie man damit umgehen kann. Man kann auch sagen, ja, okay, so der junge Aktivist an der Stelle so, ja, wenn er halt so redet, so tschüss. Und sozusagen natürlich der Person, die sich verletzt gefühlt hat, das höhere, also weiß ich nicht, sozusagen die Definitionsmacht geben und sagen auch, okay, du hast jetzt recht zu sagen, dass die Person gehen muss. Andererseits lässt es mich sozusagen mit offenen Fragen, ob das irgendwie sozusagen die Art ist, wie wir auch, weiß ich nicht, politischen Nachwuchs oder so bestellen. Ein weiteres Problem, was in den Bereich noch mit reingeht, was wir sehen, ist eine Akademisierung von Befreiung. Also so ganz polemisch gesagt, der Eindruck manchmal entsteht, dass so eine sehr tiefe Auseinandersetzung mit Sprache und auch sprachlichen Neuschöpfungen vielleicht eher einem akademischen Bedürfnis nach komplizierter Darstellung entspricht, als dass sie tatsächlich ein revolutionärer Pfad auf dem Weg zur besseren Gesellschaft ist. Und auch da ist man sozusagen vielen Aktivisten oder also bin ich, sag ich mal, persönlich vielen Aktivisten und Aktivistinnen begegnet, die dieses Bedürfnis nicht teilen. Und problematisch, und das habe ich sozusagen erfahren, ist, dass daraus aber manchmal geschlossen wird, dass eine Person, die sozusagen irgendwie so eine Sprache nicht in ihren eigenen Sprachgebrauch umsetzen möchte, dass daraus geschlossen wird, dass diese Person Interesse am Erhalt von Macht- und Herrschaftsstrukturen hat. So, und das ist sozusagen der Turn, mit dem ich so irgendwie, den ich so ungern zulassen möchte. Und ob man nicht einfach dann sozusagen das als Ausgangspunkt nimmt, damit weiter zu arbeiten, weil auf der Grundlage eben auch oft Ausschlüsse passieren. So, und jetzt frage ich ganz kurz in die Runde, ob es noch eine Nachfrage gibt, weil sonst haben wir noch so eine Art Schlusswort in wirklich nur zwei Sätzen oder drei. Okay, damit das Mandat zum Schlusswort erteilt. Wir haben lange überlegt, was wir jetzt sagen zum Schluss und ob wir, also es ist eigentlich ein Nicht-Schlusswort, ob wir, nachdem wir jetzt so, also wir haben ja auch unsere eigene Positionalität und Privilegien hier nicht zum Thema gemacht, und ob wir sozusagen das Schlusswort nicht den beiden weißen Männern geben, sondern in einem Zitat zum Beispiel irgendwie einer Woman of Color oder so. Und dann haben wir aber überlegt, nee, weil das unserer eigenen Position und den hier sehr polemisch vorgetragenen Thesen ja auch eine künstliche Erhabenheit verleihen könnte. Und das wollten wir auf jeden Fall nicht machen. Stattdessen so unsere eigenen Überlegungen, die wir dazu hatten, transparent machen. Und das Schlusswort sozusagen nicht irgendwie aus irgendeinem Buch oder so bemühen, sondern stattdessen in eine Diskussion starten. Und ich glaube, dafür haben sich ja auch schon manches, also wir haben es auch notiert, manche Punkte auf jeden Fall schon aufgetan.